Fünfter Kreis. Weniger Güter, mehr Bindungen. 30 Jahre Massenarbeitslosigkeit, Krise und Wachstum auf Halbmast. Und noch immer sollen wir an die Wirtschaft glauben. 30 Jahre, die zugegebenermaßen durch ein paar illusorische Pausen betont wurden. Die Pause von 1981 bis 1983, die Illusion, dass eine linke Regierung das Glück des Volkes herbeiführen könnte. Die Pause der Jahre des Geldes, 1986 bis 1989, in denen es hieß, dass wir alle reich, Geschäftsleute und Börsianer geworden waren. Die Pause des Internet, 1998 bis 2001, in denen es hieß, dass wir alle eine virtuelle Stelle gefunden haben, weil wir alle total auf Draht waren, in der das vielfarbige, aber geeinte Frankreich, multikulturell und kultiviert, alle Weltmeisterschaften gewinnen würde. Aber die Wahrheit ist, dass wir schon alle Ersparnisse an Illusionen ausgegeben haben. Wir sind am Boden, wir sind blank, wenn nicht sogar im Minus. Gezwungenermaßen haben wir Folgendes verstanden. Nicht die Wirtschaft ist in der Krise, die Wirtschaft ist die Krise. Die Arbeit fehlt nicht, die Arbeit ist zu viel. Wohl überlegt, deprimiert uns nicht die Krise, sondern das Wachstum. Wir müssen zugeben, die Litanei der Börsenkurse berührt uns ungefähr so viel wie eine Messe in Latein. Glücklicherweise sind wir eine gewisse Anzahl von Leuten, die zu diesem Schluss gekommen sind. Dabei reden wir nicht von all denen, die von diversen Betrügereien leben, von Machenschaften aller Art oder die seit 10 Jahren Sozialhilfe beziehen. Auch nicht von all denen, die sich nicht mehr mit ihrem Job identifizieren können und sich für die Freizeit aufsparen. Von all denen, die aufs Abstellgleis geschoben wurden, all den Drückebergern, all denjenigen, die ein Minimum machen und ein Maximum sind. Von all denen, die mit dieser seltsamen Gleichgültigkeit der Masse geschlagen sind, die durch das Beispiel der Rentner oder die zynische Überausbeutung einer flexibilisierten Arbeitskraft verstärkt wird. Wir reden nicht von ihnen, auch wenn sie auf die ein oder andere Weise zu einem ähnlichen Schluss kommen müssten. Das, wovon wir reden, das sind all diese Länder, diese ganzen Kontinente, die den wirtschaftlichen Glauben verloren haben, da sie die Boeings des IWF mit Krach und Verderben haben vorbeidonnern sehen, weil sie ein bisschen von der Weltbank probiert haben. Nichts ist dort zu erkennen von der Krise der Berufung, welche die Wirtschaft im Abendland erdulden muss. Das, worum es in Guinea, in Russland, in Argentinien, in Bolivien geht, ist die gewaltsame und dauerhafte Diskreditierung dieser Religion und ihres Klerus. Was sind 1000 Ökonomen des IWF, die auf dem Meeresboden liegen? Ein guter Anfang wird bei der Weltbank gespottet. Ein russischer Witz. Treffen sich 2 Ökonomen, fragt einer den anderen, verstehst du, was passiert? Antwortet der andere, warte, ich erkläre es dir. Nein, nein, widerspricht der Erste, erklären ist nicht schwer, ich bin auch Ökonom. Was ich dich frage ist, verstehst du es? Teile des Klerus selbst heucheln, dass sie abtrünnig geworden wären und das Dogma kritisieren würden. Die letzte noch etwas lebendige Strömung der sogenannten Wirtschaftswissenschaft, eine Strömung, die sich ohne Witz nicht autistische Wirtschaft nennt, hat heute den Schwerpunkt, die Anmaßungen, die Zaubertricks, die gefälschten Zahlen einer Wissenschaft zu demontieren, deren einzig greifbare Rolle darin besteht, die Monstranz vor den Hirngespinsten der Mächtigen herzutragen, ihre Aufrufe zur Unterwerfung mit ein bisschen Zeremonie zu umgeben und endlich, wie es die Religionen immer gemacht haben, Erklärungen zu liefern. Denn das allgemeine Unglück wird unerträglich, sobald es als das erscheint, was es wirklich ist, ohne Grund und Ursache. Nirgendwo wird das Geld mehr respektiert, weder von denen, die es haben, noch von denen, denen es fehlt. 20% der jungen Deutschen antworten, wenn man sie fragt, was sie später machen wollen, Künstler. Die Arbeit wird nicht mehr als Gegebenheit menschlichen Daseins ausgehalten. Die Buchführung der Firmen gibt zu, dass sie nicht mehr weiß, wo der Wert entsteht. Sein schlechter Ruf hätte den Markt seit einem guten Jahrzehnt überwunden, wäre dann nicht die Wut und die umfangreichen Mittel seiner Apologeten. Der Fortschritt ist überall im allgemeinen Verständnis zum Synonym von Desaster geworden. In der Welt der Wirtschaft flüchtet alles, wie in der UdSSR in der Epoche von Andropow alles flüchtete. Wer sich ein bisschen mit den letzten Jahren der UdSSR auseinandergesetzt hat, wird in den ganzen Aufrufen unserer Regierenden zum Voluntarismus, in all den lyrischen Ausschweifungen über eine Zukunft, von der wir jede Spur verloren haben, in all diesen Glaubensbekenntnissen zur Reform von allem und irgendwas ohne Mühe das erste Knacken in der Struktur der Mauer hören. Der Zusammenbruch des sozialistischen Blocks hat nicht den Triumph des Kapitalismus verankert, sondern nur das Scheitern einer seiner Formen bewiesen. Übrigens war die Tötung der UdSSR nicht die Tat eines Volkes im Aufstand, sondern einer Nomenklatura in Umstrukturierung. Indem sie das Ende des Sozialismus proklamierte, befreite sich eine Fraktion der herrschenden Klasse zunächst von allen anachronistischen Aufgaben, die sie mit dem Volk verbanden. Sie übernahm die private Kontrolle über das, was sie zuvor im Namen aller kontrollierte. Da sie so tun, als würden sie uns bezahlen, tun wir so, als würden wir arbeiten, wurde in den Fabriken gesagt. Wenn dem so ist, hören wir auf, so zu tun, antwortet die Oligarchie. Für die einen die Rohstoffe, die industrielle Infrastruktur, der militärisch-industrielle Komplex, die Banken und die Nachtclubs und für die anderen das Elend oder die Emigration. Wie man in der UdSSR unter Andropow nicht mehr geglaubt hat, so glaubt man heute in Frankreich in den Sitzungssälen, in den Ateliers und in den Büros nicht mehr. Wie dem so ist, antworten die Chefs und die Regierenden, die sich nicht einmal mehr die Mühe machen, die harten Gesetze der Wirtschaft zu mildern, die eine Fabrik über Nacht räumen und der Belegschaft am frühen Morgen die Schließung bekannt geben, die nicht mehr zögern, die Spezialeinsatzkommandos zu schicken, um einen Streik zu beenden, wie beim Streik der korsischen Schifffahrtsgesellschaft SNCM oder bei der Besetzung des Postverteilzentrums in Rennes. Die ganze mörderische Aktivität der gegenwärtigen Macht besteht einerseits darin, diese Ruine zu verwalten und andererseits die Basis für eine neue Wirtschaft zu legen. Wir hatten uns doch ganz schön daran gewöhnt, an die Wirtschaft. Seit Generationen werden wir diszipliniert, befriedet, wurden aus uns Untertanen gemacht, auf natürliche Art produktiv, zufrieden mit dem Konsum. Und dann enthüllt sich alles, dass wir uns bemüht hatten zu vergessen, dass die Wirtschaft eine Politik ist. Und dass diese Politik heute eine Politik der Selektion der Menschheit ist, die in ihrer Masse überflüssig geworden ist. Von Colbert zu de Gaulle und vorbei bei Napoleon III. Hat der Staat die Wirtschaft immer als Politik wahrgenommen. Nicht weniger als die Bourgeoisie, die ihren Profit herauszieht, und die Proletarier, die sie bekämpfen. Bloß diese seltsame Zwischenschicht der Bevölkerung, diese komische kraftlose Anhäufung aus denen, die nicht Partei ergreifen, das Kleinbürgertum, das immer so getan hat, als würde es an die Wirtschaft wie an eine Realität glauben, weil es dadurch seine Neutralität aufrechterhalten konnte. Es sind die kleinen Händler, kleinen Chefs, kleinen Funktionäre, Führungskräfte, Professoren, Journalisten und Zwischengeschaltete aller Art, die in Frankreich diese Nichtklasse bilden, diese soziale Galerte, die aus der Masse derer besteht, die einfach ihr kleines Privatleben außerhalb der Geschichte und ihrer Tumulte verbringen möchten. Dieser Sumpf ist per Veranlagung der Weltmeister des falschen Gewissens, zu allem bereit, um die Augen in seinem Halbschlaf geschlossen zu halten vor dem Krieg, der rundherum tobt. Jede Erhellung der Front ist in Frankreich gezeichnet von der Erfindung einer neuen Schrulle. In den letzten 10 Jahren war dies Attac mit ihrer unglaublichen Tobin-Steuer, deren Einführung nichts Geringeres bedarf als die Schaffung einer Weltregierung, mit ihrer Apologie der Realwirtschaft im Gegensatz zu den Finanzmärkten und ihrer berührenden Nostalgie für den Staat. Die Komödie dauerte, solange sie dauerte, und endete in platter Maskerade. Eine Schrulle ersetzt die andere, es folgt die Wachstumsrücknahme. Wenn Attac mit ihren Abendkursen versuchte, die Wirtschaft als Wissenschaft zu retten, dann behauptet die Wachstumsrücknahme, sie als Moral zu retten. Die einzige Alternative zur vorrückenden Apokalypse, zurücknehmen. Konsumieren und weniger produzieren. Mit Freuden genügsam essen, Bio-essen, mit dem Fahrrad fahren, aufhören zu rauchen und alle Produkte streng kontrollieren, die gekauft werden. Sich mit dem absolut Nötigen zufrieden geben, freiwillige Anspruchslosigkeit. Den wahren Reichtum entdecken im Aufblühen von geselligen sozialen Beziehungen in einer gesunden Welt. Aus unserem natürlichen Kapital nichts abschöpfen, hin zu einer gesunden Wirtschaft, der Regulierung durch das Chaos zuvorkommen, keine soziale Krise generieren, die Demokratie und Humanismus in Frage stellt, kurz Wirtschafter werden. Zurück zur Ökonomie, von Papa ins goldene Zeitalter des Kleinbürgertums, die 50er Jahre. Wenn das Individuum ein guter Wirtschafter wird, dann erfüllt dessen Eigentum genau seinen Zweck, ihm zu ermöglichen, sein eigenes Leben zu genießen, abseits der öffentlichen Existenz oder in der privaten Einfriedung seines Lebens. Ein Grafikdesigner im handgemachten Pullover trinkt auf der Terrasse eines Ethnocafés unter Freunden einen Fruchtcocktail. Man ist redegewandt, herzlich, man macht kleine Späße, man macht nicht zu viel Lärm und ist auch nicht zu still. Man schaut sich mit einem Lächeln an, etwas selbstgefällig, man ist so zivilisiert. Später werden die einen die Erde eines Stadtgartens etwas auflockern, während die anderen ein bisschen töpfern, etwas Zen machen oder einen Animationsfilm drehen. Man zelebriert die Kommunion im berechtigten Gefühl, eine neue Menschheit zu bilden. Die weiseste, raffinierteste, die letzte. Und man hat recht. Apple und die Wachstumsrücknahme sind sich erstaunlich einig über die Zivilisation der Zukunft. Die Idee der einen von der Rückkehr zur Wirtschaft von einst ist der günstigste Nebel, in dem die Idee der anderen vom großen technologischen Sprung voranschreitet. Denn in der Geschichte gibt es keine Rückkehr. Die Mahnrufe, in die Vergangenheit zurückzukehren, stellen niemals etwas anderes dar als eine der Formen des Bewusstseins der Zeit und selten des modernsten. Die Wachstumsrücknahme ist nicht zufällig das Banner der Dissidenten-Werbemanager der Zeitschrift Casseur de Pub. Die Erfinder des Nullwachstums, der Club of Rome 1972, waren selbst eine Gruppe von Industriellen und Beamten, die sich auf einen Bericht von Kybernetikern des MIT stützten. Dieses Zusammenkommen ist kein Zufall. Es reiht sich ein, ins erzwungene Hasten eine Nachfolge für die Wirtschaft zu finden. Der Kapitalismus hat zum eigenen Profit alles auseinandergebrochen, was an sozialen Verbindungen noch übrig blieb, und macht sich jetzt an den neuen Wiederaufbau seiner eigenen Grundlage. Die aktuelle metropolitane Gesellschaft ist die Brutstätte dafür. Auf gleiche Art hat sie die natürlichen Welten verwüstet und macht sich nun an die verrückte Idee, sie als kontrollierte Umgebung nachzubilden, ausgestattet mit geeigneten Sensoren. Dieser neuen Menschheit entspricht eine neue Wirtschaft, die nicht mehr eine von der Existenz getrennte Sphäre sein möchte, sondern ihr Gewebe, die der Stoff der menschlichen Beziehungen sein möchte. Eine neue Definition der Arbeit als Arbeit an sich selbst und des Kapitals als Humankapital. Eine neue Idee der Produktion als Produktion von Beziehungsgütern und des Konsums als Konsum von Situationen. Und vor allem eine neue Idee des Werts, die alle Qualitäten der Lebewesen umfasst. Diese Bioökonomie in Vorbereitung begreift den Planeten als zu verwaltendes, geschlossenes System und gibt vor, die Basis für eine Wissenschaft zu legen, die alle Parameter des Lebens integrieren soll. Solche Wissenschaft könnte uns eines Tages die schöne Zeit der trügerischen Statistiken vermissen lassen, als man noch vorgab, das Glück des Volkes am Wachstum des BIP messen zu können, aber als wenigstens niemand daran glaubte. Die nichtwirtschaftlichen Aspekte des Lebens wieder aufwerten, ist zugleich Motto der Wachstumsrücknahme und Reformprogramm des Kapitals. Ökodörfer, Videoüberwachung, Spiritualität, Biotechnologie und Geselligkeit sind Teil desselben sich formierenden zivilisatorischen Paradigmas, dem der totalen Wirtschaft, generiert von Grund auf. Ihre intellektuelle Matrix ist keine andere als die Kybernetik, die Wissenschaft der Systeme, das heißt ihrer Kontrolle. Um Wirtschaft mit ihrer Ethik der Arbeit und der Gier definitiv durchzusetzen, musste man im Laufe des 17. Jahrhunderts die gesamte Fauna der Müßiggänger, der Bettler, der Hexen, der Verrückten, der Genießer und weiterer Armer ohne Schuldbekenntnis einsperren und eliminieren. Eine ganze Menschheit, die allein durch ihre Existenz der Ordnung, der Interessen und der Selbstbeschränkung widersprach. Ohne eine derartige Selektion der mutationsfähigen Subjekte und Zonen wird sich die neue Wirtschaft nicht durchsetzen. Das häufig angekündigte Chaos wird die Gelegenheit für dieses Aussortieren sein oder unser Sieg über dieses hassenswerte Projekt.